Abschnitt 66 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Häschenbraut. Etwas eine Frau mit einer Tochter in einen schönen Garten mit Kohl. Dahin kamen Häschen und fraß zur Winterzeit allen Kohl. Da sagte Frau zur Tochter: Geh in den Garten und jag's Häschen. Setz Mecken zum Häschen. Schuh, schuh, du Häschen! Frisst nur allen Kohl. Setz Häschen, komm mecken und setz dich auf mein Hosenschwänzchen und komm mit in mein Hosenhütchen. Mecken will nicht. Am anderen Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da seid die Frau zur Tochter: Geh in den Garten und jag's Häschen. Setz mecken zum Häschen. Schuh, schuh, du Häschen, frisst nur allen Kohl. Setz Häschen, komm mecken, setz dich auf mein Hosenschwänzchen und komm mit mir in mein Hosenhütchen. Mecken will nicht. Am dritten Tag kommt's Häschen wieder und frisst den Kohl. Da sagt die Frau zur Tochter: Geh in den Garten und jag's Häschen. Setz mecken. Schuh, schuh, du Häschen, frisst noch allen Kohl. Setz Häschen, komm mecken, setz dich auf mein Hosenschwänzchen und komm mit mir in mein Hosenhütchen. Mecken setzt sich auf den Hosenschwänzchen. Da bracht's Häschen weit raus in sein Hütchen und sagt: Nu koch Grünkohl und Hirsche. Ich will de Hochdiglüt beten. Da kamen alle Hochdiglüt zusammen. Wer waren dann die Hochzeitsleute? Das kann ich dir sagen, wie mir's ein anderer erzählt hat. Das waren alle Hasen, und die Krähe war als Pfarrer dabei, die Brautleute zu trauen, und der Fuchs als Küster. Und der Altar war unterm Regenbogen. Mecken aber war traurig, dass er so alleine war. Kommt's Häschen und seid: tu uff, de Hochdiglüt sind frisch. De Braut seid nicht und weint. Häschen geht fort, Häschen kommt wieder und seid: tu uff, de Hochdiglüt sind hungrig. De Braut seid wieder nicht und weint. Häschen geht fort, Häschen kommt und seid: tu uff, da hoch die Lüt warten. Da seid der Braut nicht und Häschen geht fort. Aber sie macht eine Puppen von Stroh mit ihren Kleidern und gibt ihr einen Röhrläppel und setzt sie an den Kessel mit Hirsche und geht zur Mutter. Häschen kommt noch einmal und sagt: tu uff und macht uff uns mit der Puppe an den Kopf, dass er der Hobe abfällt. Da seht Häschen, dass sie ne Braut nicht ist und geht fort und ist traurig. Ende von Abschnitt 66. Aufgenommen von Sonja.